Sachbuch. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das sind die Namen der Evangelisten und so heißen auch die nach ihnen benannten vier Evangelien in der Bibel. Dass es darüber hinaus jedoch mehr Evangelien gibt, die nicht in der Bibel stehen und das mit gutem Grund, darauf macht der Theologe Gerd Lüdemann in seinem neuen Buch aufmerksam. Das Judas-Evangelium und das Evangelium nach Maria, zwei gnostische Schriften aus der Frühzeit des Christentums. Zum Autor ist zu sagen, dass er in Kirchenkreisen als Bad Boy gilt. Gerd Lüdemann musste seinen kirchlichen Lehrstuhl aufgeben, weil er freimütig gestand, nicht an Gott zu glauben. Im Studio ist jetzt der Kritiker Thomas Kroll. Also, Herr Kroll, nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes jetzt ein Judas- und Maria-Evangelium. Wie kann das denn sein und warum finden wir diese nicht in der Bibel? Die Bibel ist ein fest umschlossenes Buch. Zu einer gewissen Zeit, im zweiten Jahrhundert nach Christi Geburt, hat man sich entschlossen, also bestimmte Texte dafür zu wählen und bestimmte Texte eben auch außen vor zu lassen. Denken wir daran, okay, es sind vier Evangelien, es gibt noch eine Menge weiterer, nicht nur die nach Judas und Maria, sondern zum Beispiel auch nach Thomas. Und die Frage war immer, sind diese Evangelien oder das, was in ihnen abgebildet wird, was in ihnen zur Sprache kommt, ist das rechtgläubig? Und darüber gab es Streitigkeiten schon in den ersten Jahrhunderten. Wir müssen uns das auch so vorstellen, dass die Apostel und die Nachfolger Jesu unterschiedliche Gemeinden gegründet haben. Auch je nachdem mit einem gewissen anderen Aspekt oder mit einer anderen theologischen Ausrichtung, die aber durchaus noch Gemeinschaft hatten und im selben Glauben übereinkamen, bis es quasi, ja, man kann es so sagen, an den Rändern bröckelte. Da kamen auch Einflüsse von außen, eben die damals herrschende Weltanschauung, die Gnosis, hinzu, die Leute abgeworben hat, beziehungsweise das, worum es ging, den Kern, unter anderem die Göttlichkeit und Menschlichkeit Jesu Christi, verwässert haben. Und darum und um diese Gruppen haben sich auch Schriften gebildet. Und eine dieser Ausflüsse sind eben die beiden genannten Evangelien. Woher stammen die Texte nun, die Gerd Lüdemann vorlegt und kommentiert? Und was heißt in diesem Zusammenhang gnostische Schriften? Ja, zunächst einmal, wir hier in Berlin können eigentlich auf eine längere Geschichte zurückblicken, was das Evangelium nach Maria, gemeint ist Maria nach Magdala, anbelangt. Denn diese Texte liegen seit mehr als 100 Jahren hier im Museum. Man hat sie aber erst 1955 erstmals publiziert und erst jetzt kommen sie sozusagen richtig zur Entfaltung und zur Geltung, oder das Interesse ist da, weil auch in der Forschung ein größeres Interesse daran ist, nicht nur einfach auch im Theologiestudium zu zeigen, die und die Schriften sind da, sondern auch zu zeigen, wie sind diese Schriften entstanden? Wann kam welche Schrift hinzu, hat welchen Aspekt von Theologie gebracht und welche Schrift kam nicht hinzu? Weiterhin müssen wir sehen, es gab auch archäologische Funde und dazu zählt das Evangelium nach Judas. Letztes Jahr im Frühjahr, ganz große Sensation, hat die National Geographic, die auch die Rechte an diesem Text haben, diesen Text erstmals publiziert oder ins größere Bewusstsein gebracht. Damals war schon die Frage, kommt da etwas Neues auf uns zu? Interessantes wird sozusagen, muss die Geschichte Jesu neu geschrieben werden, um es mal so zu sagen. Also welche neuen Aspekte kommen da? Was erzählen diese beiden Evangelien? Bekommen wir einen neuen Blick auf Judas und Maria? Ja, durchaus. Zumindest wird es anders geschildert. Was das nachher sozusagen in der Theologie oder für die Kirchen anbelangt, das ist nochmal eine zweite Frage. Ja. Aber gucken wir auf das Judas-Evangelium. Es ist eine gnostische Schrift. Gnosis heißt Erkenntnis, Selbsterkenntnis. Es ist die Mainstream-Weltanschauung der damaligen Zeit. Da eine Sache, die für diese Denkrichtung wichtig ist, ist die Trennung von Körper und Seele. Blicken wir auf Jesus, da hat das eine entscheidende Rolle, nämlich für die Kreuzigung. Was ist da gekreuzigt worden? Für den Gnosis-Anhänger nur der Leib. Im Prinzip eine lästige Hülle. Gott, der Kern, die Seele, das ist unzerstörbar. Dem kann nichts anmachen. Ja, dann ist sogar die Kreuzigung kein Skandal mehr. Wir reden, oh, welch große Not, unser Gott ist tot. Sondern es ist die Befreiung von einer Hülle, was zur Folge hat, dass Judas im Endeffekt Christus oder Jesus einen Gefallen tut. Er ist kein Verräter mehr, sondern er ist eine Art Erlöser. Er bringt die Heilsgeschichte dahin, wo sie gnostischem Verständnis nach hingehört, nämlich dass dieser lästige Leib los ist und Gott wieder in den Himmel kommt zu seiner wahren Bestimmung, in Klammern, wohin Judas sogar Jesus vorausgeht, dem gnostischen Evangelium nach. Und Maria? Bei Maria von Magdala ist es so, dass wir die Geschichte dieses Evangeliums, es sind viele Offenbarungstexte, Reden Jesu, so eine Art Geheimwissen. Ich würde sagen, irgendwo auch mal salopp gesagt, krudes Zeug. Spannend ist aber, sie ist diejenige, die es empfängt von Jesus. Wir haben ja ein bisschen diese Situation auch im Johannesevangelium, wo sie ja den Auferstandenen sieht und meint, es wäre der Gärtner. Also diese Beziehungsgeschichte, das ist im Prinzip im Evangelium da, hier aber, also im Johannesevangelium da, in der Schrift nach Maria von Magdala wird das ausgefaltet und sie kommt mit diesem Geheimwissen zu den anderen Jüngern, die so ein bisschen die Nase rümpfen. Und da merken wir natürlich auch den Konflikt zwischen Männern und Frauen damals in der Urgemeinde. Ja, der setzt sich hier an dieser Stelle fort und wird ein gutes Stück auch ausgefaltet. So spannend kann theologische Forschung sein. Damit erledigt sich, glaube ich, die Frage, ob das nur für sozusagen Fachleute ist. Es ist, glaube ich, auch ein Buch, das Laien durchaus mit Gewinn lesen können, Herr Kroll, oder? Dem kann ich zustimmen. Wer Interesse an Konflikten, Streit und solchen Dingen hat, der wird hier wunderbar fündig. Thomas Kroll, vielen Dank. Wir sprachen über Gerd Lüdemanns Buch, das Judas-Evangelium und das Evangelium nach Maria. Zwei gnostische Schriften aus der Frühzeit des Christentums. Erschienen ist der Band im Radius Verlag. 160 Seiten kosten 19 Euro und mehr dazu finden Sie wie gewohnt unter www.deradio.de, unserer Adresse im Internet.